Heute hörte ich im Radio eine Meldung, wie man sie mittlerweile immer öfter hört. Eine neue Initiative gegen Rechts hat ihre Arbeit aufgenommen. Dieses Mal in Rheinland-Pfalz und sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche am Abdriften in die rechte Szene zu hindern oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus eben dieser Szene zu lösen. Tja, in der heutigen Zeit kommt das gut an. Und statt mich über diese Meldung zu ärgern, denke ich daran, dass wenn die Rechten so wären, wie sie von Politik, politischem Gegner und den Medien beschrieben werden, es eigentlich gar nicht genug dieser Initiativen geben könnte. In den Augen des durchschnittlichen Bundesbürgers sind Rechte Ausländerhasser, sie sind üble Rassisten, für die andere Völker minderwertig sind, sie würden am liebsten wieder einen Krieg anfangen, um die Folgen des letzten auszumerzen, nicht allerdings ohne zuvor ihre politischen Gegner getötet oder zumindest in Konzentrationslager gesperrt zu haben. Rechte sind dumm, aggressiv und haben aus der Geschichte nichts gelernt. Gewaltbereite Uniformfetischisten, die noch immer dem größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte huldigen. Und diesem Haufen gewissenloser Vollidioten muss sich natürlich die gesamte Gesellschaft mit aller Macht widersetzen. Tja, wenn man das alles glaubt und der allumfassenden Desinformation zum Opfer gefallen ist, scheint der Umgang des Systems und seiner Organe mit Rechtsextremisten fast zwingend logisch. Gut, einige Merkwürdigkeiten beim Umgang mit Patrioten bleiben. Kann sich ein Franzose vorstellen, dass in seinem Land die Parole "Alles für Frankreich" verboten ist? Oder wird ein Engländer das Verbot der Losung "Alles für Großbritannien" widerspruchslos hinnehmen? Wohl kaum. Das Motto "Alles für Deutschland" hingegen ist verboten. Unser wackerer Kamerad Sascha Grolzig musste für dessen Verwendung ein halbes Jahr ins Gefängnis. Dort findet man sich auch sehr schnell wieder, wenn man versucht, und sei es wissenschaftlich, einige der Deutschland zur Last gelegten Kriegsverbrechen zu widerlegen. In den meisten anderen Ländern ist es umgekehrt. Obwohl zum Beispiel niemand den Massenmord an den Armeniern zu Beginn des letzten Jahrhunderts ernsthaft leugnet und er weltweit als geschichtliche Tatsache akzeptiert wird, ist seine Erwähnung in der Türkei strafbewehrt. Diese antitürkischen Umtriebe lässt man dort nicht zu. Man muss sich allerdings schon etwas genauer mit den innenpolitischen Verhältnissen im heutigen Deutschland befassen, um den Merkwürdigkeiten und Widersprüchen auf die Spur zu kommen. Dass wir einen Verfassungsschutz haben, obwohl es gar keine Verfassung gibt, mag da noch originelle Randnotiz sein. Dass aber die Herrschenden über Jahrzehnte das Volk davon zu überzeugen trachteten, Deutschland sei kein Einwanderungsland, und gleichzeitig fleißig daran zu arbeiten, dass es eines wird, das ist dann schon ein anderes Kaliber. Leider werden wir nicht nur zwischen Weihnachts- und Neujahrsansprache belogen, sondern auch umgekehrt. Wer erinnert sich denn noch an die Regierungserklärung des Dr. Helmut Kohl, der so lange wie kein anderer die Richtlinien der Politik bestimmte? Da hieß es unmissverständlich, wir werden die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer halbieren. In Wahrheit hat sich beides während seiner Regierungszeit verdoppelt. Und auch sein sozialdemokratischer Vorgänger Helmut Schmidt kam erst zu der Erkenntnis, wir haben viel zu viele Ausländer hereingeholt, als er nichts mehr zu melden hatte. Vor Jahren schon warnten die unabhängigen Nachrichten, man solle lieber die Politiker austauschen, bevor diese das Volk austauschten. Und wer heute durch eine deutsche Großstadt geht, kann sich vielfach des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser Austausch bereits stattgefunden hat oder aber auf Hochtouren läuft. Das alles funktioniert natürlich nur durch Desinformation, die mittlerweile die Umerziehung abgelöst hat. Die Umerziehung bezog sich auf jene Deutschen, die einmal ein anderes Weltbild besessen hatten, und auf die, für die Liebe zu Volk und Heimat, integraler Bestandteil ihrer politischen Überzeugungen war. So liest sich das, was alle Fraktionen des Deutschen Bundestages am 13. Juni 1950 als Erklärung verabschiedeten, heute wie die übelste chauvinistische und revanchistische Propaganda aus der Hexenküche der bösen Rechten. Gemäß dem Potsdamer Abkommen ist das Gebiet östlich von Oder und Neiße als Teil der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands der Republik Polen nur zur einstweiligen Verwaltung übergeben worden. Das Gebiet bleibt ein Teil Deutschlands. Niemand hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben oder eine Politik des Verzichts zu betreiben. Mittlerweile sorgt eine fortwährende Desinformation dafür, dass patriotische Gefühle gar nicht erst gedeihen können. Und wer sich das eigene Nachdenken nicht verbieten lassen will und schon gar nicht die Liebe zu seinem Volk und damit zu jener Gemeinschaft, der er durch Geburt nun mal schicksalhaft angehört, findet sich in kürzester Zeit im gesellschaftlichen Aus wieder. Dagegen hilft nur der kontinuierliche Aufbau einer medialen Gegenöffentlichkeit und es mutet wie ein Treppenwitz der Geschichte an, dass ausgerechnet das für das amerikanische Militär und die Vorbereitung seiner Angriffskriege konzipierte weltweite Datennetz nunmehr auch der deutschen Rechten jene Möglichkeiten eröffnet, von denen unsere Vorgänger nur träumen konnten. Trotz aller Reglementierungs- und Kriminalisierungsversuche entzieht sich das Internet noch immer weitgehend jeder Kontrolle und so wird es hoffentlich auch bleiben. Der nationale Widerstand in Deutschland muss seine internen Streitereien begraben. Er muss sich seiner Stärken bewusst werden, um nur noch Schlachten zu schlagen, die auch gewonnen werden können. Erreichbare Nahziele sollten wirklichkeitsfremde Träumereien ersetzen. Neben dem Aufbau einer Gegenöffentlichkeit gehört der Kampf gegen das Schubladendenken der Menschen an die Spitze der Agenda. Sprengt die alten Klischees von braunen Radaubrüdern und hirnlosen Glatzköpfen und beweist damit einer wachsenden Zahl von Menschen, dass unsere Aktivitäten nichts mit Mord, Totschlag, Krieg, KZs, Zerstörung, Not und Elend zu tun haben, sondern der einzig gangbare Weg sind, Deutschland und Europa vor dem alles nivellierenden globalen Raubtierkapitalismus mit seinen verheerenden Folgen für den ganzen Planeten zu schützen. Meine kleine Broschüre soll in diesem Bestreben ein winziger Mosaikstein sein. Und so mancher mag nach Lektüre dieser Kampfschrift sagen, Herrgott, was für einen miesen Schwindel haben wir denn die ganze Zeit geglaubt, es ist ja alles ganz anders.